Telekom-Fernsprecher Albeck, Bühnenstraße, Ecke Seestraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein älteres Ehepaar, das hier vor einem Stadtplan des Informationszentrums steht und hier die Lage checkt. Ansonsten gehört zur aktuellen Ausrüstung ein Holzbütchen, das hier hinter dem Fernsprecher in Richtung Strand steht und das relativ trostlos und heruntergekommen aussieht. Neben dem Häuschen befindet sich ein umgedrehtes Boot sowie ein weiß-brauner, naja, eine weiße Tischplatte auf braunen, verrosteten Stahlrohrgestell. Ja, ansonsten außer einer frischen Brise und zahlreichen Stahlliegestühlen, die hier um den Platz angeordnet sind, auf den die Seestraße endet, hier in Albeck keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi!